Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8, Vers 34 bis 35. Dann rief er seine Jünger und die Menge zu sich. Wenn jemand mir nachfolgen will, sagte er, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwegen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Gott segne dieses Wort. Egoistisches Verhalten. In dieser Bibelpassage hier aus dem Markus-Evangelium lernen wir mehr, was es denn nun bedeutet, egoistisch zu sein und egoistisches Verhalten an den Tag zu legen. Und was hier passiert ist, dass Jesus Christus nun seine Jünger und die Menschenmenge da zu sich ruft und auch uns ruft und uns erklärt, was es denn nun bedeutet, Christus zu folgen. Also es ist eine sehr, sehr wichtige Passage, nehmt sie euch zu Herzen. Ja, Markus 8, Kapitel 34 bis 35. Und wenn es heißt, dass man sich selbst verleugnet, das bedeutet, dass wir als reuige Sünder, dass wir in Reue zu Jesus Christus kommen. Und reuige Sünder, das heißt, dass wir uns abwenden von der Sünde in Reue. Und dann eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus eingehen. Ja, das heißt, das Kreuz, sein Kreuz auf sich nehmen, unser Kreuz auf sich nehmen und dann Jesus Christus nachfolgen. Und das geht eben nur in einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus als reuige Sünder. Und der Heilige Geist hilft uns eben, uns abzuwenden von dem alten Leben. Ja, also wir sind ja neu geboren. Wir, die wir Christen sind, Jesus Christus nachfolgen. Und das erklärt er uns eben in der nachfolgenden Weise, wenn Leute versuchen, ihr Leben zu bewahren, also den alten Weg zu gehen, im alten Leben, dann sind Menschen, die das tun, auf alle Ewigkeit von Gott getrennt, von Jesus Christus getrennt. Was wir dann Hölle nennen, ja, die ewige Trennung von Gott, von Jesus Christus, auch oftmals Hölle genannt. Und aber ewig, wir sind aber durch Jesus Christus erlöst. Und das heißt es dann eben, dass wenn wir unser Leben verlieren, also unser egoistisches Verhalten ablegen, als reuige Sünder zu Jesus Christus kommen, eine persönliche Beziehung mit ihm eingehen, durch den Heiligen Geist besiegelt sind in unseren Herzen bis in alle Ewigkeit, sind wir dann mit Christus verbunden und können dann, wie es auch hier sagt, die gute Botschaft vermitteln, nämlich die gute Nachricht, die Gospel, das, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat, ja, für die Sünden aller Menschen gestorben ist. Und hier ist es eben ganz wichtig zu verstehen, dass egoistisches Verhalten eben im Weg steht. Das ist eine Form von Stolz. Und so können wir nicht zu Jesus Christus kommen. Wir müssen versuchen zu verstehen, eins, wer Jesus Christus ist, Gott im Fleische, und zwei, warum er gekommen ist, um am Kreuz für uns zu sterben. Und das lädt uns ein, dann eben als Sünder zu Christus zu kommen und dann, dann eine persönliche Beziehung mit Christus eingehen, durch den Heiligen Geist dann, dass wir eben Bescheidenheit, dass wir, das können wir in eigener Kraft nicht tun, bescheiden zu sein. Ja, Stolz ist immer da und das ist Teil unseres gefallenen Wesens, ja, seit Adam und Eva, echte Menschen, echte Personen, sind wir von Gott getrennt. Und das ist das, was in unseren Herzen, ich habe es schon gesagt, eben an anderer Stelle dann, dass wir diese Lücke, dieses Loch haben in unserem Herzen sozusagen. Und Jesus Christus hat dieses Loch wieder gefüllt, in und durch sich selber, durch den Heiligen Geist. Und Bescheidenheit ist der Weg, der einzige Weg, dann in unserer persönlichen Beziehung nicht nur zu Jesus Christus zu kommen, aber dann eben auch in Jesus Christus zu wachsen. Und da habe ich eben dann noch für euch was aus dem Korintherbrief. Paulus schreibt hier, was nur Bescheidenheit anlegt, Geht mal rein in den ersten Korintherbrief. Das ist hier 1. Korintherbrief, 1. Kapitel, Vers 27 bis 28, hier aus der Lutherbibel 1984, schreibt Paulus: Sondern was töricht ist von der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Gott segne dieses Wort. Hier geht es darum, dass wir verstehen, dass die Verlockung und die Versuchung und das falsche und das leere Versprechen der Welt, also dass man Erster sein muss, dass man stark sein muss, dass man Einfluss haben muss, dass man Geld haben muss, Macht, Beziehung haben muss. Das ist das falsche Versprechen, das falsche und leere Versprechen der Welt. Und Paulus schreibt uns hier genau das, was uns Christus hier auch aufruft, dass wir uns abwenden von dem. Das ist das alte Leben. Also Leute, die das Leben in eigener Kraft bewahren wollen, stolz sind, egoistisch sind, wir können dann in dieser Art und Weise nicht zu Jesus Christus kommen. Bescheidenheit ist da, wo es anfängt, und eben auch Reue. Und wir müssen uns abwenden vom Lug und Trug, von der Lehre, von den falschen Versprechen der Welt. Das ist das, worauf es hier ankommt. Und egoistisches Verhalten steht eben im Weg. Und das ist der Aufruf hier, den wir haben im Markus-Evangelium, wie Jesus Christus eben die Jünger, die Menge zu sich ruft und uns auch heute auch aufruft. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Und also dass Christus uns hilft, unser egoistisches Verhalten auch abzulegen. Das kann auch eine Zeit dauern. Das ist ein Schatten der Vergangenheit, des alten Wesens, der alte Mann, die alte Frau, ja, das ist das alte Wesen, das alte Leben. Und das neue Leben in und durch Jesus Christus ist eben Gott zugewandt und dem egoistischen Verhalten abgewandt. Und das ist es im Prinzip hier im Markus-Evangelium. Lies mal durch, auch das 9. Kapitel, 8. und 9. Kapitel, da ist mehr zu auch in der Beziehung zu Jesus Christus zu sehen, zu seinen Jüngern, wie er dann ankündigt, dass er ans Kreuz geht. Und schaut mal nach, liest mal nach, was sie dann diskutieren, nachdem er nochmal seinen Tod voraussagt. Jesus Christus sagt das, ja, im Markus-Evangelium, 9. Kapitel, Vers 30 bis 37. Geht mal rein und schaut mal, lest mal selber nach, was da passiert, wie Jesus da egoistisches Verhalten in die Schranken weist. Also, das ist schon bemerkenswert. Und lieber Jesus, wir danken dir, dass du uns lehrst und zeigst, wie wichtig es ist, dass wir uns von unserem egoistischen Verhalten uns lossagen und Bescheidenheit walten zu lassen. Das können wir auch nur mit deiner Hilfe, in einer persönlichen Beziehung mit dir verwirklichen, ja, und du hilfst uns dann zu wachsen in unserer persönlichen Beziehung mit dir als Reuegesünder. Und darauf kommt es an. Und wir danken dir für dein Wort, dass wir tagtäglich in dein Wort gehen können und du uns hilfst zu verstehen, was nun die Lüge, die Falschheit der Welt ist und das Reich Gottes ist schon hier in unserer persönlichen Beziehung mit dir, die wir zu Jesus Christus haben, zu dir. In unseren Herzen dir zugewandt, dein Herz uns zugewandt, unser Herz dir zugewandt. Und du hilfst uns dann, alles Egoistische dann abzulegen und Bescheidenheit walten zu lassen als Reuegesünder. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.